Deutschlandfunk, Lesezeit. Mit Hajo Steinert, guten Abend, und wie an jedem ersten Mittwoch im Monat mit einem Höhepunkt aus unserem literarischen Archiv. Wir gehen heute zurück in die 70er Jahre. Die 70er Jahre, ein literaturgeschichtlich, wie ich finde, unterschätztes Jahrzehnt. Alles nur neue Innerlichkeit, neue Subjektivität, neue Sensibilität, so lauten die germanistisch über die Jahrzehnte hinweg reproduzierten Klassifizierungen. Nach den Jahren der außerparlamentarischen Opposition, nach Straßendemos, Happenings, Studentenbewegung, Wohngemeinschaftseuphorie und freier Liebe, nur noch Selbstbespiegelung, autobiografisches Schreiben, Rückzugsgefechte ins eigene Ich, ein einziger Katzenjammer. So funktionieren die Klischees noch heute. In der Rückschau auf ein, wie man auch gesagt hat, narzisstisches Jahrzehnt. Es war auch ein spielerisches Jahrzehnt. Das Spiel mit herkömmlichen Erzählweisen, Genres der Trivialliteratur, dem Comic, dem Film, dem Krimi, dem Angestelltenroman, alles war möglich in jenen Jahren nach dem Tod der Literatur, wie die Zeitschrift Kursbuch lauthals verkündete. Es waren die Jahre des Durchbruchs von Peter Handke oder Botho Strauß. Martin Walser schrieb an seinem Lebensprojekt einer einzigen Seelenarbeit, wie ein Roman von ihm hieß, weiter. Wilhelm Genazzino ließ seinen originellen Helden Abschaffel, Orientierungs-, Arbeits-, aber nicht mutlos durch die Straßen irren. Auch die großen Themen der Zeitgeschichte blieben in den 70er Jahren nicht links liegen. Die Schleierentführung bei Gabriele Wohmann, der Krieg im Libanon bei Nicolas Born, Frühherbst im Badenweiler, so hieß der Text von Gabriele Wohmann, die Fälschung, der Roman von Nicolas Born. In unseren früheren Sendungen mit Höhepunkten aus unserem literarischen Archiv erinnerten wir an diese großartigen Bücher. Heute stellen wir Angelika Mächtel vor. Angelika Mächtel, 1943 in Dresden geboren, 2000 in Köln gestorben, war Zeit ihres Lebens eine engagierte Schriftstellerin. Sie gehörte in den 60er Jahren zur Dortmunder Gruppe 61, einem von Max von der Grün gegründeten Autorenzirkel der Arbeiterliteratur. Angelika Mächtel war von 1983 bis 1991 Vizepräsidentin des PEN-Zentrums Bundesrepublik Deutschland. Als Beauftragte für das Writers in Prison Committee setzte sie sich erfolgreich für die Freilassung von aus politischen Gründen inhaftierten Schriftstellern in der Türkei, der ehemaligen UdSSR und Mexiko ein. Angelika Mächtel, Tochter einer Schauspielerin und eines Journalisten, arbeitete als Zimmermädchen, kaufmännische Angestellte und Hilfsarbeiterin, ehe sie von ihren Büchern leben konnte. Nach ihrem Erzählband »Die feinen Totengräber« von 1968, ein Buch, das durch eine literarisch ungewöhnliche Montagetechnik auffiel, veröffentlichte sie 1971 den Roman »Kaputte Spiele«. Ein halbes Jahr vor der Veröffentlichung von »Kaputte Spiele« las sie im Deutschlandfunk ein Kapitel daraus vor. Sie wollte, sagte sie am 8. September 1970 in ihrer Einführung, mit dem Roman das Psychogramm einer Gesellschaft liefern, in der das Individuum in einem permanenten Spannungsverhältnis zwischen Einordnung und Unterordnung lebe. Als hätte sie geahnt, dass das revolutionäre Pathos Ende der 60er Jahre in eine Sackgasse mündet, lässt sie in ihrem Roman den Helden Johnny Boy scheitern, an der Gesellschaft und an sich selbst. Somit ist ihr Roman, ein Schlüsselwerk jener Jahre, nicht nur literarischer Ausdruck einer verzweifelten Gesellschaftsanalyse, sondern auch das eindrucksvoll vorgetragene Psychogramm des Scheiterns an hochtrabenden politischen Utopien. Angelika Mächtel, die als Lyrikerin und Autorin von Kinder- und Jugendromanen bis zu ihrem Tod großen Erfolg beim Publikum hatte, starb am 8. Februar 2000 an Krebs. Ehe Angelika Mächtel aus ihrem Roman »Kaputte Spiele« las, führte sie selbst in die Lesung ein. Neben meinem Engagement im Themenbereich der Gruppe 61, Sozialkritik in Reportagen und Erzähltexten, liegt das Schwergewicht meiner Arbeit auf dem gesellschaftskritischen Bereich. Anhand außergewöhnlicher Situationen werden Fälle aufgezeigt, die Einzelfälle zu sein scheinen, aber durch ihre Symptomatik Allgemeingültigkeit gewinnen. Sie zeigen das Individuum in der Maschinerie von Gesellschaft und deren Machtbereichen. Vermarktung und Integration des Einzelnen. Gültigkeit und Wert des Menschen bemessen nach Leistungsprinzip und Unterordnung. Das Gesetz der Dominanz. Einordnung und Unterordnung gelten als Gesetz des Sozialkontakts. Funktion und scheinbare Ordnung dieser Art werden untermauert von einem gesellschaftspolitischen Bewusstsein, das in Jahrhunderten auf- und ausgebaut wurde. Dieses Bewusstsein anzugreifen heißt, es zu verunsichern. Verunsicherung bedeutet Aggression, ausgelöst beim Verunsicherten. Aggression führt zur Reaktion und eine so provozierte Reaktion hat berechtigte Chancen, bewusstseinsverändernd zu wirken. Bewusstseinsveränderung bedeutet Veränderung unserer, aber auch aller anderen herrschenden Gesellschaftsstrukturen. Wichtig ist dabei der erste Schritt, die Veränderung des Sozialkontaktes, Einordnung und Unterordnung und der Abbau von Unterschieden zwischen einzelnen Gesellschaftsgruppen. Das ist auch die Alternative, die Hoffnung bei aller Resignation, die im Roman Kaputte Spiele angerissen wird. Aus den einzelnen Aspekten zum Funktionieren unserer bundesrepublikanischen Gesellschaft, die zum Beispiel in dem Erzählband Die feinen Totengräber aufgeworfen wurden, wird nun ein Gesamtbild. Der Roman ist der Versuch einer kritischen Analyse unserer Gesellschaftsstruktur aufgrund einer Konfrontation von Gesellschaftsgruppen mit den Außenseitern Ilsemann und Jolly Boy, den beiden motorischen Personen des Romans. Das Auslösen von Funktionen im Bereich der Außenseiter und im Bereich gesellschaftlicher Ordnungen wird dokumentiert. Die Machtlosigkeit des Einzelnen gegen einen Apparat, die Maschinerie herrschender Prinzipien anzugehen, das erstarrte gesellschaftsrelevante Bewusstsein der Bürger, die bereit sind, sich unterzuordnen, und die Trägheit des Einzelnen wird gezeigt, sein unsolidarisches, nur auf den privaten Bereich gerichtetes Verhalten, das sowohl menschliche wie aber auch politische Katastrophen ermöglicht. Der Roman Kaputte Spiele ist das Psychogramm unserer Gesellschaft. Der Konflikt zwischen einer bienenfleißig schaffenden Konsumgesellschaft und Außenseitern dokumentiert sich im total nicht verstehen können oder nicht verstehen wollen. Wo die Abkapselung einzelner Gesellschaftsgruppen gegeneinander und gegen Außenseiter noch lückenhaft ist, wird aneinander vorbeigeredet. Mitleid mit der eigenen Situation und Anmaßung halten sich die Waage. Ratlosigkeit lässt die einen die Polizei zu Hilfe rufen, die anderen das Düsenflugzeug, das Traumschiff nach Rio. So beginnt die Geschichte. Sie beginnt nach den Demonstrationen, bereits im Stadium der Resignation. Jolly Boy, ein Student, an der bundesrepublikanischen Realität des Revoltierens gescheitert, mit Existenzangst bis oben hin vollgestopft, versucht, der Wirklichkeit zu entkommen, zum Beispiel, wenn er Hasch raucht oder von einer Reise nach Rio träumt oder wenn er sich vorstellt, durch einen demonstrativen Selbstmord im Bewusstsein der Leute etwas verändern zu können. Er stirbt zufällig, ein Unglücksfall, der von Jolly Boys panischer Angst ausgelöst wird. Ilsemann, seine Freundin, versucht nach seinem Tod im zweiten Teil des Romans, aus dem ich anschließend lesen werde, aus dem Lebensbereich Jolly Boys der Resignation wieder herauszufinden. Sie entschließt sich zur Aktion und versucht teils durch Diskussionen, teils durch Provokation ein Aufweichen der erstarrten Gesellschaftsstrukturen zu bewirken. Ihre Aktivität wird ein Ende gesetzt, als sie in den offensichtlichsten Machtbereich gesellschaftlicher Ordnung gerät. Sie wird einem Polizeiverhör unterzogen. Danach, im dritten Teil der Geschichte, gerät Ilsemann in eine psychische Ausnahmesituation und kollabiert. Das Grundkonzept des Romans ist die Auflösung, parallel laufend zur Auflösung der Gesellschaftsform. Die soziale Problematik ist auf die Montage kaleidoskopartiger Bildschnitte reduziert, die aber nicht auswechselbar sind. Eine durchlaufende Geschichte wird erzählt in Momentaufnahmen und Standfotos, die für die allgemeine Situation symptomatisch sind. Der zweite Teil beginnt mit einer Szene während Ilsemanns Verhör auf dem Polizeirevier. Das Verhör erzwingt die Rückschaltung der Ereignisse, die Ilsemann letzten Endes bis zur Station Polizeirevier geführt haben. Die Rückschaltung erfolgt in Einzelszenen, die eingeschoben werden. Durch Zeitverschiebungen werden Gegenwart und Vergangenheit gleichgeschaltet. Ich beginne mit dem zweiten Teil des Romans »Kaputte Spiele«. Zwei Schreibtische sind aneinandergestellt. So sitzen sich die Beamten Gesicht zu Gesicht gegenüber. Eine grüne Schreibunterlage auf jeder Tischplatte. Aber nur der eine Schreibtisch ist besetzt. »Wir müssen das überprüfen«, sagt er. »Setzen Sie sich.« Ilsemann setzt sich auf einen Holzstuhl. Die Politur ist abgewetzt. »Sie wurden am Baldeplatz aufgegriffen«, sagt der Beamte. »Das ist Sperrbezirk. Das wissen Sie doch.« »Die Beleuchtung ist schlecht.« »Darf ich rauchen?«, fragt Ilsemann. Der Beamte schiebt einen Aschenbecher an die Ecke des Schreibtischs. Ilsemann holt eine Packung Zigaretten aus der Tasche. »Mein Kollege gibt an«, sagt er, »er hätte sie eine halbe Stunde lang beobachtet.« Die beiden Fenster des Zimmers gehen auf einen Hinterhof und sind vergittert. Ilsemann hält ihm die Zigarettenschachtel entgegen. »Wollen Sie auch eine?« Er lehnt ab. Er spricht bayerisch. »Mein Kollege sagt, dass Ihre Absichten eindeutig gewesen seien«, sagt er. »Sie hätten mehrmals versucht, männliche Passanten anzusprechen.« Ilsemann sieht nicht viel von ihm. Er hat die Uniformmütze nicht abgelegt, nur das Profil. Sein Gesicht ist jung. »Was macht Ihr Kollege jetzt?«, fragt Ilsemann. Der Beamte öffnet eine Schreibtischschublade. »Er schreibt sein Protokoll«, sagt er und bückt sich, um ein Formular zu finden. Er lässt sich nicht beirren. »Wir wollen anfangen«, sagt er. »Sind Sie gemeldet?« »Ich gehe nicht auf den Strich«, sagt Ilsemann. »Also nicht gemeldet«, sagt der Beamte. »Aber Sie wussten, dass Sie im Sperrbezirk Ihrer Arbeit nachgingen.« »Ich arbeite nicht«, sagt Ilsemann und lässt Asche in den Aschenbecher fallen. »Sie haben gearbeitet«, fragt er. »Ich habe es versucht«, sagt Ilsemann. »Jede zweite Nacht im Postamt am Bahnhof von abends 9 bis morgens 6 Uhr. Mit Nachtzuschlag habe ich 3,53 Mark die Stunde verdient.« »Als Hilfsarbeiterin?«, fragt er. »Ich habe keinen Beruf«, sagt Ilsemann. »Wie kommt die denn zu euch?«, fragt einer der Männer, die im Paketwagen von München nach Hamburg fahren. Die mit dem dicken Hintern grinst und sagt, die hat Latein gelernt. Ilsemann ist eine Studierte. Ilsemann fängt Postsäcke auf, die vom Paketwagen heraufgeworfen werden, und gibt an die Dicke weiter. »Ich heiße Therese«, sagt die. »Du hältst keine 4 Wochen durch«, sagt Therese. »Therese arbeitet seit 2 Jahren hier.« »Warum machst du das?«, fragt der Mann. Er nimmt die Säcke vom Wagen. Ilsemann sagt, »ich brauche Geld.« Er koppelt den leeren Wagen von den beiden anderen, fasst ihn an der Deichsel und zieht ihn zum Bahnsteigrand. »Ich denke«, sagt er, »du bist studiert.« Er stellt die Bremse mit dem linken Fuß fest. »Ich habe aufgehört«, sagt Ilsemann. Er stellt die Deichsel hoch und hakt sie ein. Die mit dem dicken Hintern, die sagt, sie heiße Therese, lacht. »Zu denen gehörst du also«, sagt der Mann. »Eigentlich«, sagt Ilsemann, »gehöre ich in ein Arbeitslager.« Das hat er nicht gesagt. Ilsemann sagt, »aber Napoleon Bonaparte hat mal gesagt, ein Spion am rechten Ort ersetzt 20.000 Soldaten.« Er zieht den nächsten Wagen vor die geöffnete Schiebetür. »Hast du Kinder?«, fragt er. »Was lachst du?«, fragt Therese Ilsemann. »Die Frauen, die hier arbeiten, haben alle Kinder. Die Männer können nachts auf die Kinder aufpassen.« »Dann«, sagt Therese, »machen sie auch keine neuen mehr.« Der Mann, der die Säcke hochwirft, sagt, »blödes Geschwätz.« Tagsüber machen die Frauen ihre Hausarbeit. »Ich komme morgens um 7 nach Hause«, sagt Therese, »richte das Frühstück und räume auf.« Nachmittags legt sie sich 2 Stunden schlafen. Jede zweite Nacht hat sie Dienst auf dem Bahnsteigen. »Jedes Jahr verlieren mehrere Postarbeiter ihr Leben auf den Gleisen«, sagt Ilsemann und zitiert aus der Unfallverhütungsvorschrift der Post. »Mit mir nicht«, sagt Therese. Ihr Mann arbeitet in einer Maschinenfabrik. »Du solltest dir einen richtigen Beruf suchen«, sagt der Mann, Du gehörst nicht hierher. Er hat beide Hände rechts und links neben die Schreibmaschine gelegt. Manchmal wendet er den Kopf zu Ilsemann. Ilsemann sagt, kann ich die Jacke ausziehen? Die Luft im Zimmer ist warm und stickig. So kommen wir nicht weiter, sagt der Beamte, seien Sie doch vernünftig. Ilsemann hängt die Jacke über die Stuhllehne. Wir können auch andere Seiten aufziehen, sagt der junge Beamte. Ich weiß, sagt Ilsemann und betrachtet seine linke Hand neben der Schreibmaschine auf der Tischplatte. Sie haben Jolly Boy im Bahnhof zusammengeschlagen. Er lag einige Wochen im Krankenhaus, sagt Ilsemann. Die Finger der linken Hand werden unruhig. Wer ist Jolly Boy? Fragt er. Jolly Boy ist tot, sagt Ilsemann und drückt die Zigarette aus. Er war jünger als ich. Das war die Bahnpolizei, sagt er. Damit habe ich nichts zu tun. Er ist ein psychologisch geschulter Polizist aus München. Ilsemann lächelt. Woran ist er gestorben? Fragt der junge Beamte. Aus Versehen, sagt Ilsemann. Keiner wollte ihn töten. Er hält die linke Hand mit der rechten. Darum geht es hier nicht, sagt er. Es geht um Sie. Mein Kollege hat Sie im Sperrbezirk aufgegriffen. Ihr Verhalten ließ keinen Zweifel zu. Was wollen Sie wissen? Fragt Ilsemann. Alles, sagt er. Jolly Boy, sagt Ilsemann, stellte sich vor, eine Reise zu buchen. Im Neubau steckte er seine Ziele auf dem Betonfußboden ab und flog nach Rio. Er hat Rio nie erreicht. Ich mache es anders, sagt Ilsemann. Ich gehe flippern und sammle mit Glück und Geschicklichkeit Punkte für ein Freispiel. Dann warte ich vor dem Hotel Deutscher Kaiser. Das habe ich gemacht, sagt Ilsemann, auf eigene Rechnung. Sie meinen, sagt der junge Polizist, ohne Zuhälter und ohne Agentur, sagt Ilsemann. Ilsemann wartet vor dem Hotel Deutscher Kaiser. Nach Rio geht keiner, einer geht nach Nizza. Nizza, fragt Ilsemann. Er besticht den Portier und nimmt Ilsemann mit an die Bar. Ilsemann trinkt Gin Fizz. Er trägt goldene Manschettenknöpfe mit Löwenkopf. Nizza im Sommer, sagt Ilsemann, ist öde. Als Reisebegleiterin, sagt er und meint, sie solle mit ihm in die Theatinerstraße gehen, Garderobe einkaufen. Ich kann nicht Maschine schreiben, sagt Ilsemann. Im Bett wird Ilsemann nicht schlecht sein. Ich kann Ihnen viel zeigen, sagt er. Er sieht gut aus, der Bauchansatz ist nicht übermäßig. Ich bezahle Ihnen den Flug, die Aufenthaltskosten und nette Extras, sagt er. Nizza im Sommer, sagt Ilsemann, ist nichts für mich. Ich fahre im Frühjahr. Im Sommer ist der Ginster trocken und staubig. Wenn Sie Sandstrand bevorzugen, müssen Sie nach Cannes fahren. Er geht nicht baden, er macht eine Geschäftsreise. Oder nach Golfchon, dort ist Napoleon schon gelandet. Die Einwohner haben ihm aus Mosaikstein eine Gedenktafel an der Mole gesetzt. In einem Lokal oberhalb der Hauptstraße gegenüber dem Postamt soll er gespeist haben, nach der Landung. Ilsemann benutzt das Stehklosett, das schon Napoleon Bonaparte benutzt hat. Dort hat er sich nasse Füße geholt. Ilsemann trägt Sandalen. Das Essen ist gut. Frankreich ist gut. Napoleon soll vergiftet worden sein. Nein, sagt Ilsemann, das ist nichts für mich. Was haben Sie gegen Nizza? Fragt er und ist begeistert von Cannes, eine halbe Autostunde von Nizza entfernt, sagt er. Ilsemann sagt, ich bringe Ihnen kein Glück. Mein Maskottchen ist tot. Wenn Sie Golf Jean kennen, sagt er, können wir zwischen Nizza und Cannes dort Station machen. In Jouan-le-Pin gibt es gute Beatbars. Ich würde Lust haben, sagt Ilsemann, einen Molotow-Cocktail über die Uferpromenade von Nizza zu rollen, im Angesicht der Luxushotels. Er lacht. Für Skurrilitäten hat er was übrig. Damit kann er Geschäfte machen. Ich lasse ihn rollen, sagt Ilsemann. Bei Abendstimmung unter südlichen Palmen gefällt Ihnen das? Jeder Spaß muss ernst enden. Er gibt das Lachen auf. Das würde Ihren Geschäftsbeziehungen schaden, sagt Ilsemann. Sie sind ja verrückt, sagt er und zahlt. Ein bisschen verrückt ist die schon, sagt Monika, die kleine Schwarzhaarige. Heute ist es der Zug in die Zone. Wenn Sie den Waggon gefüllt haben, geht die kleine Schwarze zum Bahnsteigbeamten und erstattet Meldung. Jeder Waggon wird plombiert. Zu Weihnachten, sagt Therese, schaffen wir die Arbeit kaum. Da gehen die Geschenkpakete rüber. Ob die wirklich noch Kaffee und Nylonstrümpfe brauchen, fragt Monika. So schlecht geht es denen nicht mehr, sagt Ilsemann. Woher willst du das wissen? Fragt Therese. Ich war zwar noch nicht drüben, sagt Ilsemann. Na also, sagt Monika, dann tu auch nicht so, als wüsstest du Bescheid. Was willst du überhaupt hier? Fragt Therese. Meistens sind es Rentner, die was wegschicken, sagt Ilsemann. Das sehe ich an der Handschrift. So schreiben alte Leute, die schon kaputt sind. Wieso kaputt? Fragt Therese und gibt das nächste Paket nach oben. Die schwarzen Käfer haben sich schon durchgefressen, sagt Ilsemann, da bleibt nicht viel übrig. Du spinnst ja, sagt Monika. Wenn der Waggon zur Hälfte gefüllt ist, machen sie eine Zigarettenpause. Bisschen verrückt, was? Fragt Therese. Im Winter, erzählt Monika, hatten wir auch so eine da. Um 4 Uhr früh war sie fertig. Wir haben sie erst mal auf den Heizkörper in der Halle gesetzt, damit sie wieder zu sich kam. Ilsemann sagt, mit irgendeinem Mann nach Rom zu fahren und der Nizza ist auch nicht das Richtige. Der Einsatz ist zu hoch. Männer, sagt Monika und wirft die Kippe auf den Bahnsteig, taugen sowieso nicht viel. Was können die schon? Vor dem Fernseher sitzen oder Kinder machen. Mehr ist bei denen nicht drin. Monika wird sich vom nächsten Arbeitslohn eine Bügelmaschine anschaffen. Ihr Mann arbeitet als Dreher. Er steht täglich 8 Stunden an der Maschine. Euer Einsatz, sagt Ilsemann, ist auch zu hoch. Ihr arbeitet, um was zu essen zu haben und esst, um eure Arbeit leisten zu können. Die Frauen werden misstrauisch. Außerdem, sagt Therese, macht mir die Arbeit nichts aus. Geh doch woanders hin, sagt Monika, wenn es dir hier nicht passt. Sie springt vom Waggon und zieht den nächsten Packwagen vor die Türöffnung. Napoleon hat gesagt, ein Spion am rechten Ort ersetzt 20.000 Soldaten. Jolly Boy stellte sich vor, nach Rio zu fliegen. Ich versuche, sagt Ilsemann, mir nichts vorzustellen. Ich sammle meine Punkte und warte auf ein Freispiel. Wenn ich Hunger habe, muss ich essen können. Dann brauchst du Arbeit, sagt Monika. Das ist ganz logisch. Ich versuche es anders, sagt Ilsemann. Ich springe Jolly Boy nicht nach. Woran ist er gestorben? Fragt der junge Beamte. Aus Versehen, sagt Ilsemann. Er hält die linke Hand mit der rechten. Darum geht es nicht, sagt er. Sie stehen unter dem Verdacht der Prostitution im Sperrbezirk. Was wollen Sie wissen? Fragt Ilsemann. Er lässt die linke Hand aus der rechten. Eigentlich ist er dankbar. Alles, sagt er. Wann Sie geboren sind, wo Sie herkommen, wie lange Sie schon in der Stadt sind. Ilsemann sagt, es ist heiß hier, kann ich nicht lüften. Er beugt sich vom Schreibtischstuhl zum Fenster, zieht an einem Strick, der herunterhängt, und klappt das Oberlicht auf. Der übrige Fensterteil lässt sich nicht öffnen. Sind Sie bereit, fragt er, meine Fragen zu beantworten. Ilsemann betrachtet sein Profil unter der blauen Mütze. Er ist gewohnt, Streifengänge zu machen, nachts darauf zu achten, dass weder Autos noch Automaten aufgebrochen werden. Alles, sagt er. Oder er greift bei Wirtshausschlägereien ein. In letzter Zeit häufen sich die aufgebrochenen Personenwagen. Auf seiner Beerdigung, sagt Ilsemann, hat es nicht geregnet. Der Beamte wird unruhig. Wir wollen jetzt anfangen, sagt er. Was wollen Sie wissen? Fragt Ilsemann. Ilsemann geht die Kapuzinerstraße hinunter zur Brücke. Es hat geregnet. Die Straße ist nass. Ilsemann raucht und knöpft die Finnenjacke zu. Eine Straßenbahn kommt entgegen. Das Friedhofstor ist geschlossen. Im Franziskanerkloster gegenüber brennt kein Licht. Es ist 22 Uhr vorbei. Ilsemann streift mit dem linken Arm am Efeu der Friedhofsmauer entlang. Es wächst dicht. Ein Wagen, der entgegenkommt, blendet auf. Ilsemann durchläuft den Lichtkegel. Die Schaufenster sind erleuchtet. Auch die Telefonzelle auf dem Baldeplatz. Gegenüber auf dem Polizeirevier brennt Licht. Ilsemann überquert bei Rot die Straße und erreicht die Brücke. Hier füttern tagsüber alte Leute und Mütter mit Kindern weiße Möwen. Unter den Brückenbogen haben sich die Obdachlosen eingerichtet. Tagsüber liegen sie im Gras am Ufer. Erst im Winter gehen sie ins Asyl. Ilsemann trägt unterm Arm einen Stoß Zeitungen. Zeitung wärmt, Nachrichten aus aller Welt. Später umrundet Ilsemann die Verkehrsinsel auf dem Baldeplatz. Einer kommt aus dem Pissoir, schließt die Hose, während er weitergeht. Ilsemann läuft den Bordstein entlang. Die Luft ist feucht, es kann wieder regnen. Der nächste geht ins Pissoir. Ilsemann stellt sich neben den Eingang und wartet, bis er wieder herauskommt. Haben Sie eine Zigarette für mich? Fragt Ilsemann und zeigt ihre eigene leere Packung. Aber er gehört zu den Obdachlosen unter der Brücke und raucht weggeworfene Kippen. Ich besorg dir auch eine, sagt Ilsemann, wenn du warten kannst. Er geht ins Pissoir zurück. Ein Taxi parkt auf Abruf neben dem Bordstein. Vom Goetheplatz kommt ein Straßenbahnzug. Die Leute fahren vom Kino nach Hause. Der Taxifahrer hat seinen Abruf erhalten und startet. Sie haben auch im Abfallkorb gekramt, sagt der junge Beamte. Die Tür zum nächsten Zimmer öffnet sich. Zwei Beamte gehen auf Streife. An dem Tisch drinnen wird Skat gespielt. Ilsemann sagt, ich habe nicht gebettelt. Der Beamte hat Geburtsdatum und Ort notiert, er hat die Schreibmaschine zur Seite geschoben und macht handschriftliche Notizen auf einem weißen Blatt Papier. Ich nehme jeden Mann, sagt Ilsemann. Für Geld? Fragt er. Ilsemann zuckt die Schultern. Geld lehnt Ilsemann nicht ab. Der Beamte notiert. Sie haben studiert, fragt er. Ich habe 2 Jahre lang mit Jolly Boy zusammengelebt, sagt Ilsemann. Wer ist Jolly Boy? Fragt der Beamte. Ich habe Hunger, sagt Ilsemann. Ich muss ein Protokoll über Sie schreiben, sagt der Beamte. Angelika Mechtel las aus ihrem Roman Kaputte Spiele. Sie hörten eine Aufnahme vom 8. September 1970, eine Aufnahme, die wir damals im Deutschlandfunk machten. Kaputte Spiele erschien als Roman 1971. In unserer Sendereihe Lesezeit hören Sie am nächsten Mittwoch den amerikanischen Schriftsteller John Updike. Er wird lesen aus seinem noch unveröffentlichten Lyrikband Geld. John Updike am nächsten Mittwoch also